Kapitel 11. Prüfe und mäßige die Sehnsüchte deines Herzens. 1. Gottes Wille und Gottes Ehre seien das Ziel aller deiner Wünsche. Der Herr. Mein Sohn, du musst noch vieles hinzulernen, was du bisher nur ungenügend gelernt hast. Der Knecht. Was ist das, Herr? Der Herr. Dass du dein Verlangen ganz nach meinem Wohlgefallen richtest und nicht in Eigenliebe verfällst, sondern eifrig bestrebt bist, meinen Willen zu erfüllen. Oft wirst du von Wünschen ergriffen und mächtig bewegt, denke aber nach, ob meine Ehre oder mehr dein Vorteil dich treibt. Bin ich die Ursache, dann wirst du gern mit meinen Anordnungen zufrieden sein, ganz gleich, wie ich sie treffe. Ist aber etwas versteckte Eigenliebe dabei, sieh, dann quält und beschwert dich das. 2. Prüfe darum deine Wünsche und zügle sie. Hüte dich also, einem vorgefassten Wunschgedanken allzu sehr nachzugeben, ohne vorher meinen Rat einzuholen. Nachher könnte es dich gereuen oder dir missfallen, was dir vorher gefiel und was du mit Eifer als das Bessere anstrebtest. Man darf nicht jeder Neigung, die gut zu sein scheint, sogleich folgen, wie man auch nicht jede gegenteilige Neigung von vornherein ablehnen soll. Es ist zuweilen gut, sich Zügel anzulegen, auch bei guten Zielen und Wünschen, sonst fällt dein Geist infolge des inneren ungestümen Drängens der Verwirrung anheim. Anderen könntest du durch ein unbeherrschtes Wesen Ärgernis geben, oder du verlörest durch den Widerstand dieser und jener den Kopf und kämst zu Falle. 3. Unterwirf das leibliche Begehren dem Geiste. Manchmal aber muss man Gewalt gebrauchen, dem sinnlichen Begehren beherzt entgegentreten und gar nicht darauf achten, was das leibliche Begehren will oder ablehnt. Vielmehr dahin arbeiten, dass es sich dem Geiste auch wieder seinen Willen unterwirft. Züchtigen soll man es und sich gefügig machen, bis es zu allem bereit ist, sich mit wenigem zu begnügen lernt, an schlichten Dingen Freude empfindet und bei Unbehaglichkeiten das Murren unterdrückt.